jeden Mittwoch zwischen 23 und 24 Uhr ab. Kommt im Bermuda-Funk, Pogo Radio, die wöchentliche Dosis Anarchie und Bier. Tralala, Waffenkuhulo. Guten Abend, hier ist wieder Pogo Radio im Bermuda-Funk. Mein Name ist Rudi Himmelsberger, verantwortlich für die Sendung. Wenn heute nicht der 17.06. ist, dann handelt sich um eine Wiederholung. Zu Gast ist heute Abend der Christian Istreu von dem Podcast Etavox Ehrenfeld Podcast. Ja. Der interessanteste, spannendste Podcast, den ich überhaupt in meinem Leben entdeckt habe. Wow, dankeschön. Ja. Ich sage immer, es ist der beste Podcast Deutschlands, ja, weil ich höre sehr viele amerikanische Podcasts. In deutscher Sprache, sagen wir so. Im deutschsprachigen Raum, ja. Und ich habe wirklich, betreibe auch viel Recherche und gucke, was die Konkurrenz so macht. Und das, was ich mache, ist, glaube ich, das Ausmaß des Maulaufreißens. In meinem Podcast ist, glaube ich, einmalig in ganz Deutschland. Ja, also es gibt keinen, der mehr polarisieren kann und extrem die Hosen runterlässt. Also das sogar stimmt. Noch die Vorhaut zurückzieht. Das stimmt. Und ich bin sehr, sehr offen. Meine Defizite präsentiere ich da ganz unverhohlen. Es ist quasi bösartiger Narzissmus, könnte man fast schon sagen. Aber ich spare da auch nicht an Selbstreflexion. Ja, also ich bin, das ist alles sehr. Also Selbstreflexion, aware. Also ich glaube, ich habe meinem Leben noch nie so oft über mich selbst nachreflektiert, wie du in deinen Podcasts machst. Ja, das ist. Das ist der Wahnsinn. Also du bist ja eigentlich nur am Selbstreflektieren. Ja, ich bin ausschließlich, also ich bin ein zutiefst neurotischer Mensch und ich bin nicht nur. Man könnte sagen, das ist fast unsympathisch, weil ich ständig andere Leute auch beurteile und analysiere und die Situationen, in denen ich mich Tag für Tag befinde, in die ich mich begeben muss, leider. Aber du sagst es und das ist irgendwie vielleicht ein bisschen das Sympathische daran, dass ich auch sehr, sehr selbstreflektiert bin und dabei auch teilweise relativ gnadenlos mit mir selbst bin, ohne wirkliche Selbstzweifel zu haben. Und das ist, glaube ich, eine ganz andere, ganz interessante Kombination. Ja? Und es ist auch schön, dass du deine Neurosen, ne, die hat ja irgendwie jeder, aber halt zwar nicht so extrem wie du, aber man hat sie halt. Ne? Also irgendwie, dass man sich irgendwie aufregt über Leute vor einem auf der Rolltreppe oder sowas. Das ist hier, würde ich jetzt nicht als Neurose bezeichnen, sondern das würde ich als absolute innere Unruhe und meiner Hypervigilanz geschuldet sagen. Was? Ja, egal. Du weißt, was ich meine. Und zwar werde ich einfach. Doch, das Neurotische daran ist, dass die Nähe zu anderen Leuten, die stört mich, ja. Aber in erster Linie stört es mich auch, wenn Leute einfach im Weg rumstehen. Das stört vielleicht jeden. Aber ich versuche mich immer grundsätzlich so schnell und effizient wie möglich zu bewegen. Und es gibt Leute, die wollen das nicht zulassen mit ihrem dummen Verhalten. Und das macht mich wahnsinnig. Ja, es gehört auch eine gewisse Portion Demut dazu. Von denen oder von mir? Von dir. Das zuzugeben? Das zuzugeben, sondern auch den Menschen gegenüber, die halt gerade im Weg rumstehen, weil die stehen ja aus ganz anderen Gründen. Gründe analysiere ich ja. Zwar sage ich ja, dass es meistens Leute sind, die absolut keine Ambitionen haben, die es nicht eilig im Leben haben und die es noch nie zu ihrem ganzen Leben zu irgendwas gebracht haben oder zu etwas bringen werden. Vielleicht haben sie aber schon mehr Schmerzen ausgehalten als du in deinem Leben. Ja, aber warum muss ich da jetzt irgendwie Total irgendwie, weil es denen halt total scheiße geht. geht. Das ne? ist so, das ist so. Die haben künstlichen Darmausgang oder sowas, ne? Oder haben halt irgendwie Blutkrebs oder, ne? Das ist schön. Ja. Aber deswegen kann ich noch nicht die Sektkorken knallen lassen. Ja. Denen geht's schlecht. Das muss für mich aber deswegen nicht unbedingt dann dadurch angenehm sein. Ja, aber also ich stehe da nicht auf der Reiltreppe und denke mir, der hat einen künstlichen Darmausgang, da lass ihn doch stehen. Ja, weißt du? Es muss ja nicht jeder Mensch funktionieren, oder? Ja, offensichtlich leider nicht. Ja. Na, vor 20.000 Jahren musste man das noch, sonst wäre man ganz schnell tot gewesen. Jetzt nee, wird es arg sozialdarwinistisch, ne? Ja, ja. Aber naja, gut, dafür hast du mich eingeladen für diese für dieses Phrasengetresche, ja. Und das ist eben einfach, wir haben. Ach, ich weiß nicht, geht ja, das dafür, jetzt vielleicht dafür, zu weit? Dafür liebe ich ja deinen Podcast, weil man dich ja eigentlich auf von der Seite her kennenlernt, wie man eigentlich, wie sich eigentlich niemand gerne darstellt, nämlich als Arschloch. Ja. Und das machst du ja mit voller Freude. Ja, das mache ich mit voller Freude. Das Ding ist, das Gute ist, meine Freunde müssen sich die Scheiße jetzt nicht mehr anhören. Ja. Und wer Lust hat, kann sich's aber anhören. Ja. Das ist eine Win-Win-Win-Situation für mich, die anderen und die nochmal anderen. Und ich krieg sehr viel Post. Auch tatsächlich auch zum Beispiel von Frauen, ja? Mhm. Also das hätte ich gar nicht gedacht. Ja, muss man dazu sagen, du bist halt wirklich ein leckeres Kerlchen. Och, jetzt werde ich rot. Ja, ist ja so, ne? Also du tust auch viel dafür, ne? Du also hast du recht. Machst, im Gegensatz zu mir machst du ständig irgendwie Training. Sport, du optimierst dich. Du bist ein Selbstoptimierer ohne Ende. Ja, ich... Also du wirklich in jeder... Also das weiß ich aus deinem Podcast. Also wir sehen uns heute zum ersten Mal. Ja. Aber es kommt mir vor, als wüsste ich so mehr als über irgendeinen anderen Kumpel, den ich schon seit 10 Jahren kenne. Das ist auch tatsächlich so und das ist fast ein bisschen... Das ist der Wahnsinn eigentlich. Man lernt einen Mensch kennen, komplett, der sich einem offenbart, aber man kennt ihn eigentlich nicht wirklich. Also ich kenne dich ja nicht wirklich. Seit 20 Minuten oder sowas, ne? Aber das ist eben auch das Verrückte. Ja. Auch teilweise, wenn ich viele Leute denken, sie können mir einfach so schreiben, weil sie mich ja schon so gut kennen. Ja, genau. Ich kenne die Leute aber überhaupt nicht. Ja, und die sind dann ganz verwirrt, warum bist du denn jetzt so kalt und so, weißt du? Ja, das ist die Einbahnstraße, ne? Ja, weil ich kann einfach nicht jeden Tag so 10 Brieffreundschaften irgendwie anfangen, nur weil die Leute denken, dass sie ja eigentlich schon seit einem Jahr mit mir rumhängen. Man muss ja eigentlich schon ganz schön krank sein, wenn man das denkt, ne? Dass der andere einen auch kennt. Ich glaube, so ja krass schlimm ist es wahrscheinlich nicht, aber es ist einfach so ein bisschen... passt nicht ganz zu dem Bild, was die Leute einfach schon in ihrem Kopf haben. Das ist ja so, wie wenn Thomas Gottschalk schon als Familienmitglied irgendwie gezählt wird, nur weil man halt schon seit seiner Kindheit im Fernsehen gesehen hat. Ja gut, ich bin aber schon sehr offen. So offen ist ja der Thomas Gottschalk nicht. Ne? Ich bin ja wirklich, ich erzähle ja wirklich von nicht nur vom Sport, sondern auch von der Psychotherapie und so. Es klingt jetzt, als ob ich völlig wahnsinnig wäre, aber halt so von allem, was irgendwie so interessant ist. Wir besprachen es ja eben schon kurz. Es ist wichtig, dass es irgendwie interessant ist. Und ich schäme mich eigentlich auch für nichts, obwohl mich auch viele Sachen nachdenklich stimmen oder ärgern, auch was mich selbst angeht. Aber eigentlich ist nichts Richtiges dabei. Naja, ein paar illegale Sachen habe ich bis jetzt weggelassen. Ne? Ja, nehmen wir mal ein Beispiel. Du erzählst Sachen von dir, die ich jetzt nicht erzählen würde. Das wäre jetzt zum Beispiel über meine Kindheit. Ja. Hätte ich jetzt, ich weiß, dass meine Mutti hat halt auch Internet. Und da sie wenig Kontakt mit mir hat, hört sie wahrscheinlich öfters mal die Sendung Hallo Mama. Okay. Ja, und da habe ich jetzt keinen Bock irgendwie über meine Kindheit, weil dann werden wieder Dritte damit einbezogen. Ne? Ich kann über mich selbst reden, aber wenn ich über meine Kindheit rede, rede ich über eine Familie. Ja. Und das Ding ist, bezieht dann Dritte ein und es ist dann so ein Rattenschwanz und die wollen ja gar nicht, dass man über sie erzählt. Aber in dem Moment. Gut, ich wollte auch so einiges nicht als Kind, aber da hat mich ja auch keiner gefragt. Und jetzt ist es so... Stimmt, da haben sie dich auf Familienfesten mitgeschleift, obwohl du gar nicht wolltest und dann wurdest du der Verwandtschaft vorgeführt. Ja, oder zum Beispiel wurde ich ja einfach gar nicht beachtet jahrelang. Ja. Ne? Und insofern, da war jetzt auch nicht meine Meinung gefragt, ob ich das jetzt so haben möchte oder nicht. Und jetzt mache ich halt das so, wie ich es für richtig halte. Und meine Eltern wissen auch gar nicht, dass ich das mache. Ja, aber wenn sie es wissen jetzt, also wenn Beispiel. Meine Mutter es mitkriegt, würde sie wahrscheinlich... Also mein leiblicher Vater wird das nie im Leben mitkriegen. Ja. Weil der noch nicht mal Internet hat, der alte Versager, ja. Ja. Der hat noch nicht mal eine E-Mail-Adresse, ja. Ja. Also der weiß gar nichts, der hat auch keine Freunde und er ist den ganzen Tag leicht angetrunken, würde ich sagen, ja. Meine Mutter wiederum, die könnte das vielleicht irgendwann mal um drei Ecken rum gesteckt kriegen. Ich möchte niemanden grundsätzlich verletzen, sagen wir es mal so, ja. Aber ich sage auch nichts Unwahres dort. Es ist ja nicht so, dass ich irgendwas... Ja, du sagst deine Meinung. Nee, ich sag nicht meine Meinung. Deine Meinung ist für dich Wahrheit. Das hasse ich. Was? Das hasse ich. Ja? Du hast deine Meinung, du hast deine... Ich sage wirklich nur Sachen. Ja? Ich versuche relativ... Es ist natürlich nicht objektiv, wenn es subjektiv ist. Aber ich versuche schon eben... deswegen bin ich eben auch so sehr reflektiert und lege auch Wert darauf, das von allen Seiten zu beleuchten. Nicht immer nur so eine Meinung, sondern eben auch andere Gesichtspunkte zu präsentieren. Und der Unterschied zwischen... es gibt auch schon auch noch... Also wenn ich erzähle, wie das in meiner Kindheit war, dann ist das nicht meine Meinung. Ich erzähle ja einfach nur, dass ich quasi alleine war. Und das ist ja keine Meinung. Das ist ja schon eine subjektive Sicht. Das ist ja keine objektive Sicht. Naja, gut. Okay. Ja. Ja. Das ist die Wahrheit, wie du deine Kindheit siehst. Okay. Ja. Und das stimmt. Ja. Ja. Ja, ich weiß jetzt nicht genau... wie ich dir das, nee, aber das finde ich geil an deinem Podcast, dass du einfach so Sachen raushaust und sagst, das ist die Wahrheit. Und dann lässt es einfach mal so stehen und der andere hat dann die Aufgabe, das zu schlucken oder auch nicht. Nö, er kann ja widersprechen, dann muss er nur auch was wissen. Du kannst halt nicht einfach Der Zuhörer nur kann schlecht oder die Zuhörerin kann jetzt schlecht widersprechen, ach so, ja, weil die hört nicht. Ja einfach nur zu, die kann ja nur konsumieren. Man kann auch ausmachen. Das ist ja eine Einbahnstraße. Kann auch ausmachen. Ja, kann er ausmachen, genau. Natürlich. Man muss ja auch nicht die Bild-Zeitung lesen oder nee, sowas. Nee, ja? Man muss gar nichts. Wenn es einem nicht gefällt. Und man kann vor allen Dingen selber einen Podcast machen. Genau. Oder man kann selber was gegen mich schreiben oder so, ja. Und sagen, das ist ja ein totaler Idiot und ein totales Arschloch. Das kann man alles machen, ja. Dann wird man vielleicht auch gehört. Und wenn man cooler ist, dann... Was ich halt interessant fänden würde, wenn andere Leute auch auf die Idee kommen und auch sowas machen würden, ne? Ja, also das, so, also ich glaube so, nicht, dass das also jeder so, kann. Nee, das glaube ich auch nicht. Ja, also nicht nur vom Technischen her, das gehören vielleicht nur so ein paar Sachen dazu, aber auch das muss man ja mal machen, sondern auch von der Ambitioniertheit her, einfach jede Woche 1,5 Stunden lang was zu produzieren, sich präsentieren zu können und dazu wollen auch und eben auch einfach 1,5 Stunden interessant zu sein. Natürlich gibt es vielleicht Leute, die 1,5 Stunden ihr Maul aufmachen können. Ja, da gibt es so Kittys irgendwie auf YouTube, die da irgendwie 2 Millionen Follower haben. Aber okay, haben, ne? Okay, fair enough. Ja auch, ne? Fair enough. Ja, ja, ja. Wenn es gibt offensichtlich jemanden, dem das gefällt, und dann mach es. Ja, genau. Ich muss es ja nicht gucken. Ja. Das ist ja das Schöne an der neuen, tollen Internetzeit. Ja. Jeder kann sich ja sein Programm irgendwie selber zusammenstellen. Ne? Ich weiß nicht, ist das langweilig für die Leute? Weil es ist eigentlich irgendwie so banal, ne? Was? Ah ja, das ja jeder kann ja gucken, was er will und die Kiddies auf YouTube und wir, ich meine, es ist ja irgendwie klar, jeder kann ja sein... Ja, man guckt halt das, was halt danach will man dann auf dem Schulhof mit den anderen drüber reden vielleicht, ne, und dann... Ja, die haben doch alle, ja. Ja, das war schon eigentlich ganz schön früher, ne? Das war eigentlich ganz schön, dass man nur die 3 Programme hatte und dann musste man das gucken und dann konnte man das zusammen besprechen. Aber ich möchte eigentlich nicht zurück in diese Zeit. Ich bin eigentlich froh, dass man selber gehört werden kann, wenn man möchte. Ja. Und wenn man interessant ist, kann man irgendwie was machen. Und ja, du hast ja früher bei Fanzines mitgemacht. Was war das? Ich habe früher mit meinem Kollegen Christoph Parkinson das Furious Clarity Death Style Magazine, nicht Lifestyle, sondern Death Style Magazine gemacht. Das war eigentlich schon fast ein Vorläufer von meinem Podcast, weil das auch... Viele böse Zungen bezeichneten als Ego-Zine, weil da ging es dann natürlich, interviewte man da auch mal irgendwelche Bands oder so, aber wir haben sehr viel über uns geschrieben, was wir alles scheiße finden, wen wir gerne aufs Maul hauen würden und also so weiter und so fort. Du kommst ja aus Neuwied ursprünglich, ne? Und da kenne ich noch, ich weiß gar nicht, ob das aus Neuwied ist, aber von diesen Leuten, also Suburbia. Suburbia. Ein großartiges Fanzine. Genau. Das waren ja auch immer so ein bisschen so unsere. Vorbilder, sag ich mal, Tobias Scheiße von Hammerhead war ja sein Fanzine quasi, ne? Ja. Und das sind halt Leute, die sind jetzt so 7 Jahre älter als ich oder so. Ja, zum Beispiel, er war auch dabei, ne? Der Meier. Ja, genau, der Meier, der ist ja, wie geht's dem eigentlich, ja? Der ist doch irgendwie, den hat's doch so schlimm erwischt. Schlaganfall irgendwas. Genau. Aber mit dem hatte ich jetzt, das war jetzt eher ein Bonner. Ja. Ach so, Gut, Tobias ist auch aus Bonn, aber der Tobias, der hing immer sehr viel auch in Neuwied rum. 2 von Hammerhead lebten in Neuwied und ich war auch sehr gut befreundet mit einem Typen, der mit seiner Freundin zusammen wohnte und so weiter und so fort. Deswegen, da spielte sich viel ab in Neuwied, das stimmt. Und die Leute sind halt auch so ein bisschen älter und wir waren dann da eher so die Kids, die frechen Kids, die dann auch ein Fernsehen gemacht haben. Ich habe dich das erste Mal gesehen und zwar im Hammerhead-Film. Ja. Als Zahnfleisch. Genau. dafür kriegt der Norbert auch noch einen auf die Fresse von mir. Ich bin wirklich mittlerweile richtig sauer auf den deswegen. Erstens, nicht weil er es da gemacht hat, sondern weil er wirklich krampfhaft versucht, das als Spitznamen zu etablieren und keine Sau interessiert es. Keine Sau interessiert es, obwohl es in der Hammerhead-DVD stehe ich als Zahnfleisch. Und niemand hat das übernommen. Und ich wähle Norbert, der geht mir aber immer noch damit auf die Eier. Ja. Einmal im Jahr sehe ich diesen Typen nur. Also es wäre nicht schlimm, wenn er mir auf die Eier geht und ich sehe ihn ständig. Aber und dann ist es auch mal wieder nett oder sonst irgendwas. Aber mittlerweile, es kommt kein vernünftiger Dialog mit diesem Typen mehr zustande. Und man muss dazu sagen, dass der wesentlich hässlicher ist als ich. Und auch eine Trichterbrust hat zum Beispiel. Ja? Also ich könnte ihn jetzt zum Beispiel auch Trichti nennen. Ja, das würden wir vielleicht auch irgendwie etabliert kriegen. Nur aber ich habe jetzt während dem ganzen Gespräch noch kein einziges Mal den Zahnfleisch gesehen. Dankeschön. Aber in dem Video hast du es irgendwie abtrainiert, irgendwie beim Reden. Nee, es ist einfach Lach so. Lach mal. Sieht man das Zahnfleisch? Nee. Es gibt ja Leute, da sieht man unheimlich viel Zahnfleisch. Ja, aber der Norbert findet das jedenfalls. Und ich werde jetzt hiermit das über das Pogo-Radio raussenden, diesen Diss. Norbert, solltest du das hören? Oder irgendjemand, der den Norbert, das ist der Gitarrist von Hammerhead. Ihr könnt es ihm auch ausrichten. Norbert, ich schubse dich, dass du auf die Fresse fliegst. Das ist mir wert. Ich habe das neulich dem Tobias schon gesagt. Von hinten. Ja, kann sein, dass ich aufs Klo hinterhergehe. Ich mache noch nicht mal Spaß. Ja. Ich meine das wirklich ernst. Ich bin in der Lage, ich bin so weit, dass ich ihn öffentlich demütigen würde. Ja. Damit er einfach seine Fresse hält. Ja. So. So, Leute, wenn ihr jetzt noch Lust habt, meinen Podcast zu hören. Das war ein Aufruf, war das ein Aufruf zur Gewalt? Ich muss jetzt überlegen. Nee, war eine Androhung. Ach so, ja, stimmt. Ja, das genau. war eine Drohung, ja. weil er jetzt... ich muss hier aufpassen, ich habe hier einen Auftrag, ne? Bildungsauftrag. Ja, du hast damit nichts zu tun, du kannst nichts dafür. Dass aber ich habe ja die Sendung, ist ja in meiner Verantwortung. Nee, okay, könnt das Thema auch... Also Zahnfleisch, ja, das war... Ist ihm immer noch wichtig, irgendwo, einmal im Jahr oder so, aber es will keiner mitmachen. Und selbst du, es wäre jetzt so einfach für dich, du kannst ja gar nicht. Und noch was, um das Thema dann auch zu beenden, meinetwegen. Ich werde auch jeden anderen, der mich jetzt so nennt, auch dafür werde ich, also jetzt haben wir es ja hier publik gemacht, auch dafür werde ich den Norbert verantwortlich machen. Das heißt, wenn mich andere so nennen, hau ich trotzdem dem Norbert auf die Fresse dafür. Alles klar? Ja, alles klar. Und wenn ihr das sehen wollt, dass er wirklich nicht so viel Zahnfleisch hat, es gibt auch eine Webcam hier, die ist eingeschaltet. Im Gegensatz zum letzten Mal, da habe ich sie vergessen einzuschalten. Und ja, jetzt werde ich natürlich nervös. Und es gibt auch einen Chat und da der Hoshi, auch ein Zwangshörer, wollte ich jetzt schon sagen, ein Stammhörer, hat Fragen an dich. Frage an den Gast, war in der Berufsschule deine krasseste Zwangsneurose? Woher weißt du das, dass ich da, woher weiß er das? Hast du das da eben eingegeben? Weil wir sprachen kurz über die Berufsschule. Habe ich getippt? Also in der Berufsschule war es. In der Berufsschule war es tatsächlich so, dass ich irgendwann, ich war auf einer Berufsschule, muss ich dazu sagen. Also ich habe natürlich irgendwas mit Medien. Ne? Ich gehe mal auf das Bier holen. Ich habe quasi eine Mediengestalter-Ausbildung gemacht, nachdem ich aus Berlin wieder zurück nach Koblenz, Neuwied da in die Ecke zog. Und da war ich auf der asozialsten Berufsschule im ganzen Umkreis untergebracht. Das heißt, da man noch nicht so richtig wusste, was Mediengestalter überhaupt für ein Beruf sein soll, es gibt Berufsschulen für Kaufleute, es gibt aber auch Berufsschulen für Handwerk und so weiter. Ich war auf der Berufsschule untergebracht für Handwerker, Maler und Lackierer, Maurer und so weiter. Und außerdem noch, es gab manchmal auch Schlägereien zwischen Friseusen und Raumpflegerinnen, ja, solche Sachen. Und da wurden wir dann abgeladen. Und da wurden auch Leute hingebracht mit der Polizei zum Hauptschulabschluss nachmachen und so weiter und so fort. Und ich war so angeekelt, also jetzt insgesamt, ich bin schnell angeekelt von Leuten. Ja. U-Bahnen, Menschen, Schlangen im Kaufland und so weiter. Das ist für mich alles der pure Horror, ja. Und vor allen Dingen auch von Leuten berührt zu werden. In der Berufsschule habe ich es quasi vermieden, Türklinken und Geländer anzufassen. Und das habe ich... Das heißt, ich habe zum Klo die Türen oder die Haupttür zum Klo dann auch mit dem Fuß aufgemacht und so weiter. Ich weiß, das klingt jetzt vielleicht nicht so krass, aber es war schon so, dass ich dann, um die Tür auf- oder zuzumachen, auch ein Papiertuch verwendete und dass ich zum Beispiel auch darauf achtete, nie die Geländer zu berühren und so weiter und so fort. Ich muss dazu sagen, ich habe ihm, weil ich ja Bescheid weiß, weil ich ja seinen Podcast höre, habe ich ihm jetzt auch gerade eben ein neues Mikrofon. Sehr aufmerksam. Wie heißt das Ding? Mikrofon? So ein Puschel oder so. Ein Puschel, ja. Ein Puschel spendiert, frisch aus der. Aber da habe ich direkt schon die nächste Zwangsneurose mir zugelegt, weil der Rüdi heißt er, ne? Ja. Der hat mir gesagt, ich muss das Mikro immer ans Kinn drücken. Hört man das eben schon? Das erzählte ich ja eben schon mal, ne? Nee, das war aber noch vor der Sendung. Okay, das und war du so, ja, drückst immer dran, dann hat das ja. So irgendwie genau den richtigen Abstand zu deinem Maul, ja, das Mikro. Und seitdem, es kann sein, dass ich jetzt so nach Hause gehen muss, weil das mich jetzt schon so nervös machen würde, das Mikro, weil ich so ein Kontrollfreak bin und so solche Kontrollzwänge habe, dass ich jetzt es nicht mehr in der Lage bin, spätestens bis zum Ende der Sendung, hoffentlich nur das Mikro auch nur einen Millimeter von meinem Kinn. Jetzt will ich nochmal zurückgehen auf deine Selbstoptimierung. Ja. Also du bist ja sehr bedacht irgendwie. Dich selbst, Körper und Geist. Körper übrigens. Und Geist, ja, genau. Ja. Also Geist halt, du machst jetzt eine Therapie. Ja, und Studium beende ich gerade, ein spät begonnenes Studium. Als und ich lese sehr viel. Medienpsychologie oder so. Ja, Medienpsychologe war mein Bachelor an der Universität zu Köln. Und jetzt habe ich noch einen allgemeinen medienwissenschaftlichen Abschluss Master in Bonn an der Universität zu Bonn gemacht. Ja, ich habe heute meine Arbeit zum Korrekturlesen gegeben, meine Masterarbeit. Das heißt, ich bin eigentlich ganz gut drauf. Ja, und wie gesagt, du machst auch Therapie. Yes, gerade begonnen, fünfte Stunde oder sowas. Ja, also ein paar Wochen war ich jetzt schon da. Es ist auch irgendwie aufregend. Ist eigentlich so wie mit dir hier jetzt. Ja? Ein bisschen. Also Therapie, ich weiß nicht. Also ich weiß auch nicht. Immer vorbei. Ich habe da irgendwie, hieß irgendwann mal, vielleicht wäre das nicht schlecht, sowas zu machen. Ja, genau. Gedacht, ja, geht auch so. Ne? Also genau. Trinkt man halt ein Bier mehr und dann ist er auch wieder in Ordnung. Genau, ne? Oder vielleicht auch nicht. Die einen, jeder ist ja irgendwie anders so, ne? Aber manchmal ist man dann doch nicht so unterschiedlich. Ich weiß es nicht. Aber ich meine, du bist ja total eingeschränkt, ne? Also denk mal, auch so beziehungstechnisch ist bei dir ein extremes Problem vorhanden. Seit ich nicht mehr trinke, ist ganz schwierig. Also nicht mehr trinke, mit nicht mehr trinke meine ich, seit ich nicht mehr dreimal die Woche besoffen bin, ist das natürlich, ertrage ich es natürlich auch nicht so gut, unter Menschen zu gehen. Und das heißt, dann lernt man auch nicht so viele neue Kessel-Miezen kennen, so, ne? Ja. Das ist natürlich klar. Das heißt hier, früher war es ganz wild, ja. Da war ich ein ganz wilder Halotri. Und das hat sich jetzt alles so ein bisschen zugunsten meines Studiums und meiner Karriere so ein bisschen verlagert, ja. Aber was war die Frage? Ja, Therapie, die Frage, ne? Die Frage, ja, war Therapie, ja. Ja, ich weiß es nicht. Ich will mir auf jeden Fall nicht hinterher vorwerfen lassen, dass ich es nicht versucht hätte. Ja. Ne, es geht darum, irgendwie alles mal auszuprobieren und nicht irgendwie grundsätzlich immer sich allem zu verschließen. Ich sage aber auch im Podcast ganz offen, ich glaube nicht, dass mir zu helfen ist. Ich glaube, ich habe es auch der Therapeutin gesagt, ich bin so ein eingebildeter Fatzke, dass ich irgendwie glaube, ich wüsste schon alles, ich kenne die Gründe, ich weiß, was man tun könnte, sollte, müsste. Ja, das ist ja eigentlich Sinn der Therapie, jemand auf den Weg zu geben, zu zeigen, wo es eigentlich, wohin die Reise geht. Ja, mal sehen, vielleicht schafft sie das ja. Das ist ja interessant jetzt irgendwie, noch gehe ich hin, noch ist es auch okay. Im Moment, wir reden sehr viel über mich, wie soll es auch anders sein? Das wäre jetzt blöd. Und sie widerspricht mir auch nicht großartig. Ja. Ich könnte ihr jetzt einfach auch einen Link zum Podcast geben. Ja. Hatte ich auch schon überlegt. Können Sie sich das auf dem Weg zur Arbeit anhören? Ja, ohne Scheiß. Ja, das ist ja das Ding. Du willst ja alles optimieren, ne? Ja. Du willst auch ihr Arbeitsleben optimieren. Also, dass sie dann halt deine Podcast anhört und dann brauchst du dich nicht einladen. Ja, oder ich muss gar nicht mehr kommen. Da kannst du sich dann irgendwie an den Baggersee legen und deine Podcast hören und dann gleichzeitig hat sie gearbeitet. Ich muss dir erstmal erklären, was ein Podcast ist, ne? Ja. Hat sie dann auch verstanden. Ich habe natürlich gesagt, so eine Radiosendung im Internet, ne? Ja. Mehr muss man dazu nicht sagen. Aber findet sie auch interessant, ja? Über sie sprach ich ja auch schon so ein bisschen. Mhm. Zum Glück ist sie schon alt und nicht so hübsch. Insofern so, komme ich da jetzt auch nicht. So wie bei dieser Mafia-Serie. Genau, Sopranos. Sopranos, was ist da verliebt in die. Ja. All diese Fantasien hatte ich natürlich auch schon. Ja. Oder so wie so Serienmörder im Knast, weißt du, wo sich dann irgendwie so die Alte in den verliebt und dann schreibt ihr dem immer so Briefe da rein in die Todeszelle das und so weiter. Das hat mich jetzt gerade dran erinnert. Es gibt ja wirklich viele Frauen, die so knastisch schreiben. Ja, klar. Ja? Dass die dann vielleicht auch. Das ist auch so der gleiche Typus oder so ähnlicher Typus ist, der dir dann immer schreibt bei den Podcasts. So ein Helfer-Syndrom. Genau. So Motto, ich bin diejenige, die dir helfen kann. Ich habe dich erkannt. Ja, so war es ja schon immer. So war es ja eh schon immer mit den Frauen. Ja. Aber jetzt ist es natürlich so, die hören das, die haben mich in ihren Ohren quasi drin und für die ist das halt eine ganz intime Situation irgendwie so, ja. Und ich erzähle viel von mir und man denkt irgendwie, man kennt, oder sie kennen mich auch, glaube ich, dann irgendwie ganz gut. Und das ist dann so eine Projektionsfläche, weil ich bin ja doch nicht ganz da greifbar. Das heißt, ich bin man ist, nein, man ist eben eine Projektionsfläche für alles, was könnte, sollte, wie könnte es sein, wie wäre es, er ist ja irgendwie, es ist ja auch interessant und so weiter und so fort. Und natürlich haben die auch alle einen Dachschaden. Das kommt ja noch dazu. Das ist ja jetzt nicht nur das reine altruistische Helfersyndrom, sondern die sind natürlich selber es gibt auch unheimlich viele Menschen da draußen, die sind einfach nur einsam. Und die haben gar nicht die Möglichkeit, wenn du jetzt zum Beispiel, du machst ja die Sendung nicht allein, du hast ja immer irgendwie einen Gesprächspartner. Ja, damit ich nicht mit der Wand reden muss. Ja, der lauscht man halt dann einem Gespräch zu, das wirklich intim ist. Mhm. Und unwahrscheinlich viele Menschen haben so eine Situation nie. Sie würden sich gern sowas wünschen, dass sie offen mit einem anderen Menschen über ihre Probleme und ihre Sorgen, Ängste, Freuden reden könnten. Also mir tut das total gut. Und die haben das nicht. Mir tut das die richtig gut. Die reden dann so einen belanglosen Schwachsinn, was sie so einen Tag gemacht haben, ne? So chronologisch runtergereiert. Die haben auch noch nie was erlebt oder sich noch nie in ihrem Leben für irgendwas interessiert. Das ist natürlich scheiße, das ist natürlich ungünstig. Ja. Aber ich genieße es sehr, weil ich muss es nicht mehr runterschlucken. Ich muss aber auch meine Freunde nicht damit belasten, weil für meine Freunde wurde es irgendwann auch mal belastend, wenn ich immer nur da sitze und so anfange halt irgendwie, ne? Ja. Und dann ist es irgendwann, kennst du da die Kassette schon? Kannst du eigentlich auch anderen so einfach mal still sein, zuhören, wenn sie jetzt ein Problem haben? Also bist du ein Kumpel? Bist du ein Kumpeltyp? Also so ein Typ, wo man hängen kann und sagen, ey, meine Traumfrau, meine Frau meines Lebens hat mich verlassen. Ja, das kannst du. Komm mal zu mir. Das kannst du auf jeden Fall. Ja, du wirst wahrscheinlich gar nicht sagen, ey, vergiss die Alte, die ist ich mach scheiße. Das so, dass du dich danach gut fühlst. Ah ja. Glaube mir. Und ich sag dir genau, was los ist. Ja. Und ich krieg das ganz gut hin. Ja. Aber es ist, merken die Leute vielleicht auch schon, es fällt mir schon schwer, Leute ausreden zu lassen. Es fällt mir wahnsinnig schwer. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Okay. Ja. ich weiß, dass das keine gute Eigenschaft ist von mir. Aber ich würde tatsächlich sagen, ich meine, wer würde das nicht über sich sagen, aber ich glaube wirklich, wenn es hart auf hart kommt, bin ich auf jeden Fall da. Und ich kann dir auch zu allen zwischenmenschlichen Dingen Ratschläge geben, die dir weiterhelfen. Da muss ich dir übrigens muss ich dich verteidigen, ne? Weil es gibt wahrscheinlich auch Leute, die sich beschweren, weil du andere nicht ausreden lässt, gerade in deiner Sendung. Mhm. Mir hat ein Moderator, der das beruflich macht, aus der Schweiz, hat mir gesagt, ein Moderator darf die anderen nicht ausreden lassen, weil er muss das Gespräch steuern. Na also. Ja. Und wir machen alles richtig. Dankeschön. Ja, da also fühle ich mich gleich nochmal ein bisschen besser. Bloß nicht ausreden lassen, weil das Problem ist, viele Leute wissen gar nicht, wie sie den Satz beenden sollen. Und dann hängst du nämlich drin, hast du nämlich so eine Bruchteil von zwei Sekunden, der so lang ist wie eine Minute oder man so. Man kann sich auch nicht auf die anderen verlassen, weil hinterher vielleicht kommt dann doch nichts und dann hängst du da. Ja, genau. Ich trage und mache diese Sendung. Und dazu muss ich auch nochmal selbst zu meiner Verteidigung sagen, die Leute sind auch manchmal irritiert, Ersthörer oder sowas. Das ist kein Interviewformat. Das ist ein offenes Gespräch und es geht immer mindestens, selbst wenn jetzt ein Tobias Scheiße da ist. Ja, geht's um dich. Geht's nicht nur, nein, es geht um uns beide. Es geht aber nicht nur darum. Aber du erzählst dann, wie du ihn kennengelernt hast, Beispiel, was du damals getrieben hast. Zum und Beispiel. So ja. Und das ist ja dann irgendwo auch eine ehrliche, interessante Situation, der man sonst nicht immer so lauschen kann. Und es ist eben nicht so, dass ich mir einfach 10 Fragen aufgeschrieben habe und die dann abhake mit Tobias. Und wenn mir was einfällt, dann sage ich das halt eben einfach. Und okay, es fällt mir schwer, Leute ausreden zu lassen. Fair enough. Ich muss was anderes guckt Markus Lanz. Ja, was ich halt cool finde, ich wollte eigentlich auch schon immer so eine, ich wollte weg von der Musik, weil mich das eigentlich so... Wollte schon Anfang an. Also so Platten auflegen, so Leute, die irgendwie DJ machen und sagen, ey, ich leg da Platte auf, ne? Ja, toll. Was für ein Quatsch. Ey, mach den MP3-Player dran, iPod oder was, ne? Da wird ein Geschiss dann, drum gemacht. Ich meine, ist ja gut, wenn es dir Spaß such macht. Such dir ein paar Lieder aus und lass die halt an dem Abend laufen, ne? Ja. Wie schnell hat man 50 Lieder ausgesucht, die geil sind? Es ist auch kein Ding. Wenn es dir eben Bock macht, dann mach's halt, aber nerv uns doch nicht mit deinem Geschiss so. Ich weißt leg dir Platten auf. Ja, guten Morgen. Ja, geil. Und deshalb, wenn ich eine Radiosendung mache, dann lege ich, ich hab's von Anfang an gelassen mit der Musik. Da kann ich auf Spotify einschalten und kann dann irgendwie sagen. Oder wenn du jetzt irgendwie wissen willst, keine Ahnung, du willst doch mal irgendwie was Echtes und was anderes hören. Wenn ich jetzt den Jeremy Reinhardt, der ist Profi-Skater aus Köln und so weiter, wenn ich den interviewe, wenn du wissen willst, wann der geboren ist oder so, das kannst du ja googeln. Ja. Dafür brauchst du ja mich nicht, wenn du einfach, oder wo der gewohnt hat mal oder was Beispiel, weiß ich was. Mich hat noch nie Skaten interessiert, aber die Sendung war interessant, weil jemand aus seinem Leben erzählt. Genau. Genau. Und weil es ein Einblick in ein anderes Leben ist, man macht sich ja immer irgendwie die Gedanken, ja, wie wäre mein Leben verlaufen, wenn? Und ich habe noch erzählt, was ich für eine arme Sau bin, weil ich nicht skaten kann und dass ich es halt so bereue und dass ich glaube, dass mir da wirklich was entgangen ist. Und das war irgendwie ein cooles Gespräch. Am Ende war ich besoffen und so weiter. Ja. Und das ist doch, ich, es muss nicht jedem gefallen, ich würde sowas lieber hören, als so ein stumpfes Abhaken. Ich lese meine Frage vor und dann halte ich die Fresse so. Mhm. Ne? Was soll das? Dann liest du auch das Ochsheft oder sowas. Ist ja alles nicht schlecht, hat ja alles seine Daseinsberechtigung. Aber das gibt es, das machen andere und die machen das auch viel besser. Und das gibt es dann da. Bei mir gibt es mich mit dazu. So ist es halt eben. Genau. Äthervox Ehrenfeld. Genau. Aber wir machen hier auch Musik für die Leute, die sich nur für Musik interessieren oder überhaupt für Musik interessieren. Wir spielen jetzt eine Band aus Israel, Not on Tour. Sehr gut. Ich bin übrigens 100% pro Israel. Deshalb habe ich das Lied auch ausgesucht. Ja, das der Äthervox Ehrenfeld Podcast ist 100% pro Israel. Not on Tour heißt das Lied. Viel Spaß. המנה השבועית של אנרכיה ובירה. כל יום רביעי מ-11 עד חצות בברמודה פונק. Das waren gerade eben Not on Tour. Und wir machen hier weiter mit dem Christian Drist. Ja, Christian ist auch okay. Ja. Es ist alles okay. So nannte man mich in der Schule immer, ja. Mittlerweile nicht mehr so oft. Herr Schneider, Christian Destroy ist mein Punk-Kampfname. Auch viele Jüngere nennen mich Destroy und so weiter und so fort. Aber, Jüngere? Naja, Leute, die mich jetzt noch nicht so lange kennen, sondern nur über diesen Namen quasi auch kennenlernten, ja. Und dann erst mit mir sprachen, sondern zuerst schon mal unter einem Artikel oder so den Namen lagen. Ich habe jetzt so gesagt, Jüngere, irgendwelche... Nein, ich sag auch vor irgendwelche Teenies, die dich anhimmeln oder was? Nein, nicht Teenies, aber Leute, die jetzt vor 10 Jahren vielleicht noch 15 waren. Zum Thema Anhimmeln, ne? Du bist ja eigentlich auch, Narzisst? Ja... Leider, man muss es eigentlich zugeben. Ja. Ist ja der Test, ne? Wie man rausfindet, ob jemand narzisstisch ist. Ne? Naja, jeder ist fragen, irgendwo ist es ja eine gewisse. Es ist ja natürlich auch scheiße. Es gibt ja Leute, die finden sich total beschissen. Ja. Das ist natürlich auch nicht erwünschenswert. Ja. Natürlich liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte. Aber ist es jetzt nicht grundsätzlich schlecht, narzisstische Tendenzen zu haben? Also, ich muss mal eins sagen: Narzissten sind Menschen, die sich in sich selbst verliebt sind. Ja. Also das sagt natürlich jeder, ey, das kann man nicht machen, das ist scheiße, ne? Aber auf der anderen Seite, alle Leute, die irgendwie im Mittelpunkt stehen, in Medien, sind eigentlich Narzissten. Ja. Also Freddie Mercury oder sonst irgendwelche Leute sind natürlich Narzissten. Und jeder schaut sie an und freut sich drüber. Also stehen auf der Bühne, das ist gut. Freuen sich über sich selbst Freude verbreiten sie mit dem Publikum. Ich glaube, es wird unsympathisch, wenn du einfach nur ein Idiot bist. Wenn du irgendwie, wenn ein bisschen reflektiert dabei bist und versuchst, dass es irgendwie nicht völlig unsympathisch rüberkommt, ja, und irgendwie auch was beiträgst, das heißt irgendwie vielleicht auch einen kreativen Output hast oder sowas, dann ist es nett. Sagen wir es mal so, wenn es gut ist, wenn es sympathisch ist, ist es Kunst in Anführungszeichen, wenn es unsympathisch ist, ist es einfach nur Narzissmus. Ich habe so mal drüber nachgedacht, über Narzissten, und dann habe ich festgestellt, ich habe in meinem Freundeskreis schon einige Narzissten und ich mag sie eigentlich auch ganz gern und ich weiß auch, warum andere Leute sie überhaupt nicht mögen. Ich mag sie, weil sie halt immer eine gute Laune verbreiten, weil sie halt sagen, ich bin mehr so einer, der sich halt irgendwie, ja, ich bin bestimmt kein Narzisst. Ich finde mich immer so scheiße, ne? Auf Fotos finde ich mich scheiße und ja. Nee, ich gar nicht. Ne? Aber egal. Auf jeden Fall, wenn ich so ein Narzisst mit dem unterwegs bin, dann ist alles toll. Weil das er nimmt dich in den Arm. Weißt du, zum Beispiel ein Beispiel, Kill Alan Ranch, mit dem habe ich in zwei Interviews geführt. Ja. Der sagt, I'm the most important super punk rock star of the world. Ja, und wenn ich ihn interview, dann bin ich derjenige, der ihn interviewt. Der ihm das ermöglicht, nee, interviewt, also bin ich auch toll. Genau, weil genau, ich sag ihn interview. Ich ja. Also sein Sonnenlicht, also seine Ausstrahlung, übergießt der Halo-Effekt. Ja, übergießt er mich und in dem Moment fühle ich mich natürlich auch gebauchpinselt. und fühle mich in dem Moment so in so einen warmen und er so ist natürlich ihm ne? geht's auch gut, ja. weil du ja quasi in Interviews, das ja, ist ja ein genau. Narcissistic Supply nennt sich das, ja, wie der Franzose sagt. Genau. Also ich würde sagen, Narzisst ist ja nicht gleich Narzisst. Du kannst natürlich also genau Narzisst ist niemand, der jetzt sagt, ich bin geil und alles sind scheiße. Das gibt's auch. Ja, es natürlich. Gibt da verschiedene. Aber ist ein Narzisst ist eigentlich auch einer, der sagt, so alle Leute, die mich gut finden, sind auch toll, weil sie finden mich ja toll. Es kommt drauf an, ja. was deine grundsätzliche Einstellung ist. Du ja. sagst zum Beispiel, du bist eigentlich eher so das Gegenteil, aber es stört dich nicht, wenn dich Narzissten dabei haben. Das heißt, dann macht es dir auch irgendwie Spaß. Es gibt Leute, die fühlen sich wie du, die sind aber genau umgekehrt. Die stört, die fühlen sich dadurch irgendwie angegriffen halt, ne? Zum Beispiel. Ja. Und das ist dann aber deren Problem, obwohl sie dieselbe Grundausgangsposition ja. haben. Dein Glas ist halb voll, deren ist halb leer. Ja. Und bei Narzissten ist es eben genauso. Es gibt total dumme Arschlöcher, dann nützt auch nichts, dass die Narzissten sind. Oder es gibt total fröhliche, nette Narzissten. Und das ja, ist eben diese Glas halb voll, Glas halb leer. Ich denke mal, bei einer Narzisst, das heißt ja, das ist ja keine Wertung, ob jetzt jemand Arschloch ist oder nicht. Na, also, es ist ja grundsätzlich, schwingt schon sowas. Es ist ja nicht unbedingt so, dass jeder, der blond ist, sieht gut aus. Also, ne? Ja, aber es ist schon was Unsympathisches. Und das verstehe ich schon auch, wenn es immer nur ich ist, dann ist das unsympathisch. Ne? Wenn man einfach wirklich aber ich kenn sich so gar Narzissten, nicht für andere interessiert. Ich kenne so Narzissten, die halt einen wirklich, die sieht man einmal im Jahr und die kommen dann hin und sagen, hey, hallo Rüdi, und wie geht's dir? Und die haben dann so ein paar Sachen im Kopf, ne, wo sie einem das Gefühl geben, sie respektieren dich, sie sind aufmerksam. Hm. Also denke ich mir manchmal, hey, das ist doch jetzt gespielt. Ja, ja, ja. Was ist hier los? Das ist natürlich Wie kann scheiße. Sich das Arschloch meinen Namen merken? Der hat jeden Tag mit so vielen Leuten zu tun. Siehst du, das mache ich eben einfach gar und nicht. Und wir haben eigentlich nichts miteinander ich zu tun. Ich merke mir die Namen einfach ja, ja. gar nicht. Wir haben überhaupt nichts miteinander zu tun. Aber dieses Arschloch hat sich meinen Namen gemerkt. Warum? Ja, das ist natürlich so ein und warum will der mir jetzt ein Bier ausgeben? Bisschen Heini-mäßig. Für nichts. Ja, ne? ja, ja. Denke ich mir, ja, ist cool, ne? Freue ich mich, sag danke, Prost und so. Ja, ne? Aber dann denke ich mir auch wieder, ne? Ja. Ja, also, ja, ich weiß, das ist noch gar nicht auf den Schenkel geschlagen, ne? Du wirst, doch, ein paar Mal. Ja, ich hab's nicht und gehört. Und weißt du, was ich stattdessen ja. die ganze Zeit mache? Was? Ich bin die ganze Zeit mit meinen Haaren beschäftigt. Ja. Falls du das noch nicht mitgekriegt hast. Doch, habe ich jetzt schon gesehen. Ja. Also, statt mir auf die Schenkel zu hauen, ja. wühle ich mir, aber seit ist wir begonnen haben. Ne? Ist es nicht Pomade drin? Ja, das ist doch bestimmt so ölig, oder? Kokospomade. Ja, da hast du bestimmt ja. total fettige Hände. Ja, und vor allen Dingen war ich, ist ja eben schon das Fahrrad, die Fahrradkette sprang mir ab, ja. vor dem Herkules-Hochhaus hier. Dürfen die Leute überhaupt wissen, dass du hier wohnst? Ja. Das kultige Herkules-Hochhaus. Und da hatte ich die Hände schon schwarz und das Schwarze rieb ich mir jetzt quasi in den Haaren ab. Und Win-Win-Situation. Win-Win. Ja. Und ein Schwarzer ja. kam vorbei, der war wirklich schwarz wie die Nacht. Der sah mein Leid ja. und fragte mich sofort, ob ich ein Taschentuch will. Und dann zückte der für jede Hand eins und gab mir die so in die Hand. So ist das hier im Herkules-Hochhaus, ja, Freunde. Ja. Ist nicht nur Ghetto, sondern nee. Auch, man ist füreinander da. Das ist halt auch Herz. Ja. Im 27. Stock übrigens. Ich finde es ultra geil. Mir wurde auch eben ein bisschen schwindelig, als ich raussah. Und ich erzählte ja schon, dass ich hier auch vor 15 Jahren schon Freundeleben hatte. Und da war es... die haben immer Drogen verkauft hier, ja. ne? Da waren wir ja noch jung, ne? So ja, 20 genau. oder so, ja, ja. ne? Oder Anfang 20. Und dann haben die immer die säckeweise die das sagt man Haschisch, das Gras, ja. das Gras. Ja. Im Flur sind so Platten oben, so Deckenplatten. Ja, ja. Und die haben die immer hoch, ja. genau. Und dann ja. haben die das immer reingetan. Ja. Und irgendwann war es weg. Ja. Ne? Das ist eine kleine Geschichte. Leider schon das Ende der Geschichte. Ja, kann nicht viel mehr dazu erzählen. Und das andere war, es gibt auch Ratten hier im Haus, auch in den oberen Etagen. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, damals war es so. Yeah. So, das ist so das, was ich so zum Herkules raus sage. Und eine Frau hat sich, als ich hier ankam, zu meinen Ehren, die hat Rollerbladen geübt und ich sage bewusst eine Frau, es war kein Mädchen, es war eine erwachsene Frau, die hat sich zu meinen Ehren, kurz bevor ich rein wollte, einfach auf die Schnauze gelegt. Das hat mich auch gefreut ein bisschen. Nur zu deinen Ehren. Das ja, es kam mir so ein bisschen so vor. Kann man ich kam ja an, psychologisch werden, kam ja an ne? und schon legt die sich aufs Maul. Ja. Das ist ja wahrscheinlich... Ja. Vor Aufregung. Mhm. So, So, mögen mich die Leute noch? Der Hoshi fragt irgendwie, ja, der fragt wieder, ne? Irgendwie, deine Stimme kommt mir bekannt vor, kamst du auch auf der Hammerhead-DVD, stimmt yes. alles über, ja, das haben wir doch schon. Haben wir doch schon. Ja, ich wir reden wahrscheinlich so schnell, das muss man wahrscheinlich dann so im halben Tempo. Aber wie krass, ne, auf diese DVD werde ich, ja. Ich habe ja auch mal in der Band gespielt, Barzeros. Die ist ne? auch eine wahnsinnige, also ich muss ehrlich zu sagen, ich habe ja Hammerhead ja auch immer live gesehen, mhm. Da konnte ich ja nicht dran vorbei, die waren immer so mittel, fand ich. Ja, das. Und dann diese DVD, da werden die jetzt ja neu dann erfunden. Ging ja Licht die auf. Die werden ja neu erfunden, ne? Ging also, ja Licht auf. Ja, das, okay. Das ist wirklich eine grandiose DVD. Also da ja, habe ich die Band in einem neuen Gewand gesehen. Ne? Es war also, auch so. Es war ja. mein für mich in den 90er Jahren, ja. gerade die Platte Stay Where the Pepper Grows, das war für mich so wichtig. Und auch Hammett und diese ganze Attitude und der Tobias und bei uns all das, das war für mich mit 17, 18, 19, 20, total wichtig mhm. und auch eine Orientierungshilfe. Ich sag's auch auf der DVD und ich meine es so. Ich meine es gar nicht witzig, ich gebe das einfach zu, weil es viel auch bei uns im Umfeld, das war schon... Als alias Zahnfleisch. Ja, das mit dem Zahnfleisch hatten wir ja schon eben. Ja. Für jedes Zahnfleisch kriegt der Norbert einen auf die Schnauze. Ja? Also mach nur so weiter. Der arme Norbert, sage ich nur. Naja. Keine Ahnung. Und viele haben dann bei uns in der Gegend, so in meinem Alter hieß dann irgendwann, dann war es dann cool, das nicht mehr so cool zu finden, weil das alles dann so Hammerhead hier, Hammerhead da und so weiter ja. und die Hammerhead-Armee und so weiter. Aber ich gebe es heute offen und ehrlich und gerne zu. Und ich bin ja auch mit Tobias auch noch ganz gut befreundet und auch mit dem Ron, der wohnt ja auch hier bei mir um die Ecke in Ehrenfeld. Das ist der Bassist von denen. Mit denen habe ich ja auch tatsächlich immer noch was zu tun. Und ich sage denen auch immer mal wieder, dass das für mich wichtig war und dass ich mich freue, dass die gab und diese Platte gab, ja. Nun gut, du hast ja selber Musik gemacht. Yes. Bei einer Band Barzeros. Und SWAT. Habe ich das richtig ausgesprochen? Yes, Barzeros. Willst du wissen, was der Name heißt? Nee, ja doch. Okay. Natürlich, klar. Nee, weil viele fragen das. Nee, ja? Ich weiß es nicht. Es ist eigentlich ganz... Nee, ich weiß es nicht. Nee, aber ich dachte, ja. du willst es vielleicht wissen. Ja, nee, ich weiß es nicht, ich will es wissen. Ach so, okay. Ja. Pass auf. Barzeros, damals gab es noch kein Internet und nix, also ja. 97 oder so wurden die gegründet, da war ich noch nicht dabei, ich kam erst im neuen Jahrtausend dazu und da, Barzeros sollte eigentlich, es musste schnell ein Name für einen Sampler her, also wir hatten schon ein Lied aufgenommen, No More Cheap Talk hieß das, ja, mhm. war es noch englischsprachig und dann musste schnell ein Name her für einen Neuwied-Sampler. Und da kam das Lied dann drauf und dann hat irgendeiner mitgekriegt, dass Barzeros, dass das die Flüchtlinge sind, die von Kuba mit dem Fahrrad, aufgepumpten Fahrradschlauch versucht nach Hawaii zu schwimmen. Nicht nach Hawaii, nach Miami. Ja. Nach Miami, nach Hawaii wäre ein bisschen weit. Miami ist aber auch schon ambitioniert. Mit aufgepumpten Fahrradschlauch. Ja, so ungefähr. Und dann mit dem Kopf im Sand da stecken bleiben. Ja. Jetzt, wo es das Internet gibt, habe ich das nochmal gegoogelt und versucht rauszufinden. Und die heißen tatsächlich Balzeros. Ah. Ja, und jetzt hießen wir 15 Jahre lang umsonst Barzeros. So kann es gehen. Ja. Ne? Das ist die Geschichte. 15 Jahre lang gab es ja, das. Oder 97 bis ja. 97 bis 2009. Ja, glaube ich. Kein Taschenrechner da. Ja, und die Band hat sich ja dann, die Mitglieder sind ja nicht, haben sich nicht in Luft aufgelöst. Ne? Genau. Die haben quasi, das war wie Fremdgehen und Schluss ja. machen. Der Michael und der Flappes, der Schlagzeuger, also der Michael war der Sänger, die hatten heimlich schon eine andere Band, Bazooka Zirkus. Ja. Und das durften, und dann haben die mit uns Schluss gemacht und dann so, ey, ich will jetzt erstmal alleine sein, so erstmal keine Beziehung, hatten ja. aber schon längst die neue alte, so weißt du? Ja. Und im Prinzip haben die, wenn du mich fragst und dir die letzte Barzeros-Platte anhörst, müsst ihr jetzt nicht machen. Aber das ist wirklich die logische Konsequenz ja. gewesen. Die Bazooka Zirkus. Auch dann. Weiter auf Deutsch und eben dieser Mix und dieses Angehardcore auf einmal, naja, ja. whatever, so sehe ich es. Ja. Das ist nur meine Meinung. Ja, ja. ja, hören wir mal rein hier, Barzeros, welches Lied spielen wir Wochenende? Ich finde fast den Film mit Rudolf Brack fast geiler, okay. weil der Text so geil ist. Ja, dann spielen wir doch das mal. Wenn du magst. We'll be right back. In einem Film mit Rudolf Brack, yes. Was ist denn das? Kann ich Rudolf Brack ist ein Heimatfilmdarsteller aus den 50er und 60er Jahren. Mhm. Und wir stellen uns vor, weil wir so abgefucktes Scheißleben haben, wie es wäre, in einem Film mit Rudolf Brack zu leben. Mhm. In so einer heilen Welt. Und das ist ein schöner Text darüber. Da muss man in einem Heimatfilm mit Rudolf Brack an einem Sonntagnachmittag. Da habt ihr noch alle in Neuwied gewohnt, ne? Nee, das war, da lebte ich auch schon in Köln. Das war, ja. Der ist von der letzten Platte. Ja. Ja, also das ist so 2007 nahmen wir das auf oder so. Die anderen wohnen alle in Neuwied, das stimmt, aber ich lebte schon in Köln. Also so ein typisches, ekliges deutsches Kaff, oder? Ja, Neuwied ist ganz fies. Ja. Also ich bin ja gebürtiger Koblenzer, das ist direkt daneben. Mhm. Und Koblenz ist im Prinzip so eine Garnisonsstadt und eine Beamtenstadt. Und Neuwied ist das dreckige Spundloch von Koblenz. Neuwied ist direkt daneben. Koblenz hat 120.000 Einwohner, Neuwied so 60.000. Und Neuwied sind sehr viele Russen, Albaner, und die alle Kickboxen können. Ja. Und der Rest ist Punkrocker und ein paar Nazis aus dem Westerwald gibt es ja, noch. So ungefähr. So eine ja? Funktionalstadt halt, ne? Wo genau. Alles funktioniert. Und alles ist sehr working class. Ist das so ein Atomkraftwerk oder was ist das? Ja, das ist ein Mülheim-Kerlich. Das ist da alles dieses ja. Becken, ja. Das ist vielleicht für den Nicht-Ortskundigen ein bisschen verwirrend. Das ist da aber alles, das ist wie im Ruhrpott, da geht ja auch, ist ja, ja auch alles irgendwie direkt nebeneinander. Und das ist da irgendwie so das Neuwieder Becken, ja. Ja. Ich alles ging am auch Rhein. Ja, genau, am Rhein, ja. Am Rabenvater Rhein, wie wir auch schon mal besangen. Der auch durch Mannheim fließt, wo Pogo-Radio ausgestrahlt wird bei Mutterfunk, müssen wir mal zu erwähnen. Ja, also das Rheinland ist ja, ich sehe mich ja völlig als Rheinländer, auch wenn man als Koblenzer oder wieder manchmal so als Pfälzer, ach komm, das ist langweilig, egal. Ich finde, das Rheinland beginnt in Koblenz und hört in Köln auf. So ist es. Ja, okay. Ja. Keine Ahnung. Das ist ein Bescheid. Was willst du überhaupt hier? Du sagst ja die Wahrheit. Was willst du eigentlich hier? Wieso bist du vor 5 Jahren hier hingezogen? Jetzt interviewe ich dich mal. Also ich bin ja froh, dass du da bist. Ja. Nee, also es ist ja so mein Problem. Ich habe irgendwie überhaupt keinen Bock, über mich selbst zu reden. Erstmal mache ich die Sendung seit 15 okay, Jahren. Okay, okay. Und dann habe ich immer wieder mal irgendwie so bröckchenweise immer wieder von mir selber erzählt. Natürlich kommt es vor. Habe ich auch kein Problem mit. Aber irgendwann mal nach 15 Jahren hast du... Irgendwie bist du ausgelaugt. Okay, verstehe. Ich rede auch ja. viel lieber über mich. Und das, dann ist es alles nicht so interessant. Weißt du, dann ist es alles so belanglos. Nee, dann lass, wenn es nicht und interessant dann, ist, will ich nicht wissen. Denke ich mir immer, so interessant ist es jetzt nicht. Ne? Nee, die Hammer-Story, ich bin immer nur dabei, aber nicht mittendrin. Okay, wenn es ja. nicht interessant ist, will ja. ich es auch wirklich gar nicht hören. Das ja. hatten wir eigentlich auch im Vorgespräch schon. Ne? Ja, genau. Bloß nichts Uninteressantes. Ja. Da hat noch einer was geschrieben. Was schreibt er denn? Ich weiß kennt ihr noch die Koblenzer Band Scheintot? Ja, natürlich. Die kenne ich. Das war immer, das ist ganz interessant. Also natürlich kenne ich eben auch Toxoplasma, ja. Das ist ja auch eine Neuwieder Koblenzer ja. Band. Das waren ja so dann so die ersten. Und Scheintot war ganz witzig, ganz interessant. Das war ganz Anfang der 90er. Mit denen hatte ich aber gar nichts zu tun. Mhm. Obwohl Koblenz jetzt nicht New York City ist und man kennt sich halt eben, läuft sich auch über den Weg. Aber das war eine ganz andere, das waren irgendwie 5 Leute, die mit keinem komischerweise mit ja. keinem, den ich kannte, irgendwie irgendwas zu tun hatte. Und da waren auch 1, 2, ich meine gut, wir waren auch richtige Assis, aber auch, naja, ich weiß nicht. Da gibt's auch ein paar komische Geschichten zu der mhm. Band. Aber ja, die kenne ich noch. Ich glaube, die Platte Alle fliegen auf uns oder so hieß sie. Und ich glaube, die ist auch nicht schlecht, wenn man Deutschpunk mag. Mhm. Wenn das die Frage war. Ich glaube, das hast du jetzt, glaube ich, sehr moderat ausgedrückt alles, ne? Eigentlich findest du scheiße. Nee, es war ja. einfach so eine Paralleluniversum. Ja. Und zum Beispiel der Bassist, der war voll krass assi unterwegs und so weiter. Und das war, aber das ging irgendwie so halb an mir vorbei. Ich glaube, die waren überregional bekannter als bei uns. Ohne ja. dass die jetzt offiziell als scheiße galten. Ja. Das war einfach nicht so ein richtiges Koblenzer Phänomen. Ja. Die haben da auch nicht so oft gespielt, aber das ist eine Koblenzer Band. Ja, habe ich jetzt, glaube ich, auch nichts dabei. Aber das ist auch wieder nur meine Meinung, ja? Ich schauen, ob ich was, einen Scheintod habe. Ich sag mal jetzt gar nichts. Kriege ich eigentlich eher ein... Ich habe noch was von Toxoplasma, ja? Das ginge auch noch, mein Lieblingslied von Toxoplasma, Asozial. Ja. Weil ich finde, dass es ein Lied über mich ist. Ja, meinst du? Na, es ist natürlich über alle Leute. Ja. Aber es gibt auch immer so Lieder, wo man sich so verstanden fühlt, ne? Ja, siehst du und so gehe ich durch die Gegend. Also siehst du dich als asozial eigentlich? Ja, ich sehe mich als hundertprozentig asozial. Also nicht als, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, also nicht als antisozial. Asozial, also ich bin, ich komme antisozial, genau, heißt es doch, ne? Genau, ich komme in Gruppen, also eben das soziale Miteinander fällt mir schwer. Das heißt, ich bin so asozial. Festivals sind für dich eigentlich zum eher so Amoklaufen da. Ja, genau. Aber auch schon jeder Supermarkt. Ja. Und auch schon, wenn ich eine Freundin habe und die will sich bei mir auf den Schoß setzen, dann ist mir das auch schon zu viel. Und das ist asozial. Ja. Ja. Also Gruppenarbeit widert mich an. Alles, was irgendwie mit sozialen Gruppen zusammenhängt, widert mich schnell an. Es sei denn, ich nehme Alkohol und Drogen. Ja, genau, das macht dich locker. Aber dann geht das, kann auch schief gehen. Genau, ist auch schon ein paar Mal schwer in die Hose gegangen. Ja? Und jetzt sind wir ja schon erwachsen und müssen wir irgendwie gucken. Aber ich bin ja in Therapie. Ja, man kann ja vielleicht Alkohol über die Krankenkasse dann für sich verschreiben lassen, wenn es dann irgendwie... Ja, das ist ja nicht das Problem. Das Problem ist ja, dass ich dann ständig im Krankenhaus aufwache oder sowas. Ja. Oder andere. Ja, wie jetzt mit deinem Fahrradunfall, ne? Genau. Da war ich, oder ich hab's in meinem eigenen Podcast... Oder wäre das auch passiert, wenn du nüchtern gewesen wärst? Kann ja auch passieren. Nein, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Und du bist auch der Einzige, der das... Ich erzähle es hier, ich hab's tatsächlich, ich bin in meinem Podcast sehr offen, ich hab's auch in meinem Podcast thematisiert. Ich habe nicht dazu gesagt, dass ich besoffen war, weil ich das... Doch, das hast du gesagt. Nicht im Podcast. Doch, woher weiß ich das? Ich kenne dich erst seit... Ich hab's dir, glaube ich, geschrieben. Ich glaube, ich schrieb dir, ich habe mich besoffen auf die Fresse gelegt, weil wir ja schon vorher verabredet waren. Stimmt. Und da schrieb ich das. Und ich glaube, ich habe es tatsächlich im Podcast nicht gemacht. Ja. Ist aber nicht schlimm. Ja. Ist jetzt nicht schlimm. Ich bin ja sehr offen. Ich fand das nur so schwach. So schwach. So besoffen aufs Maul gelegt. Weißt du, das ist halt so. Ich finde, das ist so eine Unterschichtenverletzung. Weißt du, das ist so eine absolute Pennerverletzung. Und so will ich nicht gesehen und wahrgenommen werden. Ich bin immer so stolz. Ich fahre ja auch immer besoffen mit dem Fahrrad nach Hause. Und ich mach's gar nicht mehr. Ich bin total stolz drauf, dass ich so vernünftig auch irgendwie auch in jedem Zustand immer noch vernünftig bin und ich bei jeder roten Ampel halte. Das mache ich ja nie. Das mache ich ja auch nüchtern nie. Das mache ich immer. Weil ich will nicht wie so ein scheues Kaninchen irgendwie über die Straße rennen, von Autos gejagt werden. Weil ich dann auch einen Tunnelblick habe. Man sieht doch, ob welche kommen oder nicht. Ja, ich habe einen Tunnelblick. Nee, ich bin hypervigilant, das heißt, ich bin überaufmerksam. Ja. Das heißt, ich sehe alles und kriege alles ungefiltert mit. Ja, das ist eins meiner Krankheitssymptome. Ja. Und das ist natürlich dann sehr anstrengend. Aber der Vorteil ist, ich überblicke den Verkehr 10 Züge im Voraus. Ja. Natürlich nicht, wenn ich 3 Kisten Bier getrunken habe. Ja. Dann bin ich genauso dumm wie die anderen und dann lege ich mich auch schon mal aufs Maul. Ja? Das ist vor 2 Wochen passiert. Ich war auch gerade da auch wieder mit Tobias und Ron von Hammerhead unterwegs und ich war richtig nett. Ich war ein soziales Wesen. Ich war lieb. Wir haben gelacht und alles und wir haben Bier getrunken und ich dachte, lässt es dir mal gut gehen. Guck mal, es geht doch, Christian, es geht doch. Und jetzt fährst du nach Hause und da habe ich mich so auf die Zähne gelegt, Junge, dass ich ins Krankenhaus eingeliefert wurde, in die Uniklinik, zusammengetackert wurde und 4 Tage mich gar nicht bewegen konnte. Ja? Aber jetzt sitze ich hier schon wieder. Bei dir. Ein Stehaufmännchen. So, und jetzt, was wollen wir jetzt machen? Ja, asozial oder Selbstzerstörung? Wir machen asozial, oder? Ach so, Oder was? Ja, ich meinte jetzt im echten Leben. Soll ich asozial sein oder soll ich mich zerstören? Das ist eben die Gratwanderung. Ja. Und dabei muss mir meine Therapeutin helfen. So, und jetzt bitte asozial von Toxoplasma. Doch denn der anders ist, anders ist als hier in Ort. Alles grau strukturiert, amponiert, konzentriert. Hast doch denn der Freiheit will und keinen Urlaub auf Mallorca. Hast doch denn der Regen hat und nicht dagegen wehr. Da wir uns die Kühe an, sind wir der letzte Dreck. Der etablierte und kastrierte Hasenkahl. Ihre Welt aus Ordnung, die ist mir zu steril. Und ihre Freiheit ist wie Stacheldraht. Hast doch den, der Chaos will und keine Kontrolle durch den Staat. Durchgezählt und nummeriert, abgehört, registriert. Hast doch den, der anders denkt, anders als die Springerpresse. Hast doch den, der Lügen hat und sich dagegen wehrt. Da wir uns nicht füge an, sind wir der letzte Dreck. Wir etablierte und kastrierte Karnevale. Ihre Welt aus Ordnung, die ist mir zu steril. Und ihre Freiheit ist die Stacheldraht. Aufstände anders ist. Anders ist als ihre Norm. Alles gerausstrukturiert, amputiert, kastriert. Es dürfte in der Freiheit mit und keinen Urlaub auf Mallorca. Es dürfte in der Regel ab und sich dagegen wehrt. So da wir uns bekennen, sind wir der letzte Dreck. Wir haben die Welt ganz sehr asozial. Und ihre Welt aus Ordnung, die ist bis zu steril. Und ihre Freiheit ist nicht nach Eltern. Ja, wenn ihr weiter Bock habt auf den Christian Destroy, yes, dann hört seine Podcasts an. Die gibt es umsonst runterzuladen und iTunes. Aethervox Ehrenfeld. Ja. Aethervox mit AE. Man kann aber auch, wenn man es einfach googelt mit A, ich glaube, dann findet man es auch. Ja? Genau. Also oder Google, es ist bei Pogo Radio, ist es auf jeden Fall dann verlinkt. Stark. Ne? Man kennt sich, hilft sich hier in Köln. Genau, ne? Klüngel. Und auf jeden Fall hört euch die Sendung an, auch wenn ihr ihn hasst, ihr werdet ihn auch trotzdem lieben. Also es wird nicht langweilig. Auf jeden Fall brauchen wir so ein ich meine, man braucht sowas, jemand, den man auch scheiße findet, aber das ist wie so ein Verkehrsunfall, ne? Man kann nicht weggucken. Und genauso ist es in seinem Podcast. Alright, ja. Ich danke dir. Auf das keinen Fall langweilig. Sehr liebe Worte, ja. Auf keinen Fall langweilig. Ja. Mindestens ein Verkehrsunfall. Ja, oder so. Bestenfalls vielleicht. Lerne deine Feinde kennen, ne? So irgendwie. Weil keep your friends close. Ja, du repräsentierst auch so eine gewisse so Typen, so Arschloch-Typen, ne? Wo man denkt, hey, was sind das für Typen? Wer steckt eigentlich dahinter? Aber das sage ich auch immer wieder. Das stimmt. Das sage ich aber auch immer wieder. Das ist aber alles deren Problem. Das Problem dieser Leute. Ja. Weil das ist auch wieder nur eine Projektionsfläche. Ja. Dass sie mich nicht leiden können, liegt wahrscheinlich daran, dass sie sich selbst hassen. Ja. Das vielleicht ist es, ja. So, das war wieder Pogo Radio im Bermudefunk. Mein Name ist Rudi Himmelsberger. Wenn das heute nicht der 17.06. ist, dann handelt es sich um eine Wiederholung. Und tschüss, bis nächste Woche. Wir hören jetzt noch einen schönen alten Klassiker von Armitage, ich kann es nicht mehr aussprechen. Alright. Armitage Shanks mit Punk Tune. Tschüss. Tschö. You said you want a punk tune. You said you want it fairly soon. You don't care what it sounds like. Long as the words are full of spite. Well, how you want it? Oi, oi, oi, oi. It's how you got it. Oi, oi, oi, oi. 'Cause I'm your puppet. Oi, oi, oi, oi. And don't you love it? Good, yeah. You want the kids to pogo. And dads to throw. Don't care if it's commercial. Just make it controversial.